Nähe stehen, so makellos und wunderschön. Dazu folgt mein Herz verloren. Ganz entgegen der Gewohnheit gab ich dir ein Kompliment, und zwar ins ganz für dich allein. Oh Mann, das ist doch ziemlich eno, so wie im Film mit Grace Kelly oder so. Ich hatte gerade eine Déjà-vu, denn so wie ich hier mit dir stehe, hab ich uns zwei schon mal gesehen. Es war vielleicht in einem anderen Leben, und ich sage dir, es war bestimmt nur halb so schön. Oh Mann, das ist doch alles emo, wie in Liedern von Spanner oder so. Was soll ich sonst noch dazu sagen? Wenn du bei mir bist, wünsch ich mir nur, dass du mich küsst. Ja, ich weiß, es willst du nicht, und deshalb wäre auch schon schön, wenn du nur weiter mit mir sprichst. Das ist doch volle Kanne Emo, ein echtes Drama wie der Wärter oder so. Kann ich